Zahlreiche Handschriften sind uns überliefert, auch Augenzeugenberichte, Regiebücher und Notizen, sodass wir von der Aufführungspraxis gute Kenntnis haben. In vielen Stücken tritt der Teufel als Symbolfigur für das Böse auf. Im Boxgewand betritt er die Szene. Sein Domizil ist anfangs das Dolium, ein Höllenfass, aus dem Schwefeldämpfe aufsteigen, der Eingang zur Unterwelt. Aus seinem Fenster beobachtet Satan das Treiben der Menschen. Und bald wird der Fürst der Hölle das Fass, das sich später in einen feuerspeienden Drachenkopf wandelt, verlassen, um Unrat zu stiften. Im Donau-Eschinger Passionsspiel gibt es zwei berühmt gewordene Szenen, in denen der Teufel als Versucher und später als Strafender seine Hand im Spiel hat. In der ersten Szene will der Teufel Jesus versuchen. Regieanweisung? So nun die Lazarus-Szene vorüber ist, steht der Erlöser allein auf und geht von der einen Seite auf den Berg. Von der anderen kommt Luzifer. Sobald sie sich treffen, hebt der Teufel einen Stein auf und zupft am Gewand Christi, indem er sagt: Du sprichst, du seiest Gottes Sohn und rühmst dich vieler Zeichen schon. Ob du aber dieser bist, beweis es hier zu dieser Frist und mach den harten Stein zu Brot. Es zwingt dich doch des Hungers Not. Darauf antwortet der Erlöser dem Teufel und spricht: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern mit Geboten ins Gemein, die ergehen von Gottes Mund. Ich sag dir eins zu dieser Stund: Wie keiner kann ohne Nahrung leben, so niemand dem Gott nicht Gnade gegeben. Darauf redet der Teufel auf den Erlöser ein, um ihn zu versuchen. Von dir ich viel vernommen hab. Bist du Gottes Sohn, so flieg hinab. Beweis, dass dich die Engel tragen, wie die Schriften von dir sagen, dass du weder streifst die Stein noch versehrest Hand und Bein. Hierauf antwortet der Erlöser dem Teufel: Ich will dich hier ein anderes lehren. Du sollst nicht versuchen deinen Herrn, der über dich gesetzet ist. Das sage ich dir ohne alle List. Der Teufel aber stachelt weiter und zieht den Herrn mit der Hand an die Brüstung des Berges, indem er spricht: Nun sieh dir an die weite Welt. Manche Stadt und schönes Feld, Äcker, Wiesen, Wasser und Plan, die müssen dir werden untertan, wenn du mich anbeten willst. Mich selbst du fast mit Neid erfüllst. Da stößt der Erlöser den Teufel zurück. Du böser Teufel, geh von mir. Ich bin zum Herrn gegeben dir. Es steht geschrieben, das weißt du wohl, dass ein jeglicher anbeten soll den höchsten Gott und Herrn dein und dem allein gehorsam sein. Heb dich hinweg mit falscher Red, denn vor dir hier dein Herrgott steht. Unreiner, falscher, höllischer Hund. Heb dich von mir zu dieser Stund. Da läuft mit großem Geschrei in die Hölle.